durch deine Illusion findest du zu deinen Welten. Sag, wo lebst du schon? Wo sind all die Toten? Die Welt nimmt ihren Lauf und nimm dir deine Welt, nimm sie dir jetzt und nimm sie in Kauf. Und nimm sie in Kauf. Wie geschaffen das eiserne Licht, Geborgenheit im Lebensschiff. Willkommen, wenn du siehst, es wird fallen der Regen des der Stadt ist das Grab der Natur. Wir Menschen drehen uns im Kreis, bewegen uns nur im eigenen Flur. Wo sind all die Toten? Die Welt nimmt ihren Lauf und nimm dir deine Welt, nimm sie dir jetzt und nimm sie in Kauf. Deine Illusion findest du zu deinen Welten.